Ja, herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Ja, hallo Heckbeat. Heute ist Donnerstag, der 2.9.2021. Es ist schon relativ spät. Mhm. Wir haben gut gegessen. 20 nach 9, ja. Und wir sitzen aber diesmal nicht im Vordrum. Nein, wir sitzen im CCC Bohnsdorf. Bohnsdorf ist ein Stadtteil von Berlin. Da wohnt Heckbeat. Und er sagt immer, das sei hier die neue Mitte. Das ist auch korrekt, weil der Flughafen ist quasi nicht weit entfernt. Vor der Tür. Das Wasser ist ein Katzensprung entfernt. Also wie urbaner kann man denn leben, außer zwischen einem Großstadtflughafen oder einem Versuch des Großstadtflughafens und städtisches Gewässer, wo man auch baden kann. Ja, aber die GDL streikt, was wir natürlich im Geiste unterstützen, aber dann ist es hier schon sehr abgeschnitten. Also 20-Minuten-Takt und auch nur nicht zur nächsten S-Bahn-Station, sondern zu der anderen. Also da musste ich schon ein bisschen leiden heute, weil die S-Bahnen dann noch sehr, sehr voll sind. Das möchte man ja in Zeiten der Pandemie nicht. Naja, aber es ist doch dennoch erreichbar. Es ist erreichbar, es ist noch B-Zone. Also nochmal, ja. Das ist jetzt nicht das am Arsch der Heide, sondern es ist, je nachdem von wo man startet, ist man noch relativ schnell auch hier. Ja, genau. Nö, also wir haben hier schön gegessen. Und jetzt wollten wir mal über Gin widersprechen, haben wir nämlich lange nicht. Das stimmt. Folge 8, das ist schon sehr lange her. Und nach wie vor ist der Gin-Hype da und wenn man hinter mich oder bei Maha ist es quasi jetzt im Blickfeld, ja, ganz viele Gins, ins Regal guckt, hatten wir eine große Problematik, heute eine Gin-Kuration durchzuführen. Die Vorbereitung der Sendung hat lange gedauert, weil wir so viele Gins hier hatten, dass wir gar nicht gut auswählen konnten. Und wir haben es beschränkt auf Gins aus Berlin und Brandenburg und da haben wir schon 4 Stück. Genau. Das ist schon erstaunlich. Und wir knüpfen an eine Folge, also die Folge 8, wo wir alle schon erklärt haben, wo der Gin herkommt und der Erfinder des Gins und all sowas. Das könnt ihr alle, dort nachlesen, das werden wir also nicht nochmal wiederholen. Mhm. Also jetzt kommt sozusagen Gin für Fortgeschrittene. Ihr wisst also schon, was das ist. Ne? Mit dem Wacholder und so weiter. Und jetzt werden wir da ein paar spezielle Sorten probieren. Ja, es gab ein bisschen Feedback zur vergangenen Sendung, was mich sehr gefreut hat. Ja, freut mich auch immer. Also ich bin angesprochen worden, allerdings jetzt nicht über die Kommentarfunktion, noch nicht über Twitter, sondern persönlich, was ja auch mal nett ist, von Leuten, die sich darüber beklagt haben, dass ich gesagt habe, Grauburgunder passe nicht zum Fisch. Mhm. Der Fehler ist natürlich, und mein Fehler, und ich gebe es auch zu, es gibt natürlich nicht nur eine Sorte Fisch, sondern es gibt sehr unterschiedliche. Es gibt natürlich geschmacksintensiveren Fisch, zum Beispiel Schwertfisch oder Thunfischsteaks und so. Und wenn die kräftiger sind, wenn die auch kräftig gewürzt sind, dann kann man sicherlich auch Grauburgunder dazu schön trinken. Also das nehme ich zurück. Mit dem Grauburgunder, da gelobe ich Besserung. Also ich habe das zu pauschal gesehen. Ich habe halt an relativ geschmacksneutralen Fisch gedacht und da passt der Grauburgunder nicht so gut. Dann passt der Weißburgunder vielleicht besser. Kann auch mal ein bisschen Feedback nochmal geben. Ich werde nach wie vor persönlich in Twitter immer noch am meisten angesprochen. Weißt du, auf welche Folge? Nee. Über die Folge unser alkoholfreies Bier aus Polen. Ja, das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, bin ich auch drauf angesprochen worden, auf das alkoholfreie Bier. Das fanden die Leute interessant. Ich kriege nach wie vor, Frage Nummer 1 ist, wo kriege ich das in Deutschland? Ja. Ich habe mittlerweile auf Nachfrage, verschicke ich auch ein paar Links, verdient da kein Geld damit oder irgendwas kriegt mir da beteiligt, sondern das sind die, was ich rausgefunden habe, die auch liefern, die auch, sage ich mal, in kleineren Stückzahlen liefern, ohne dass die Versandkosten jetzt zu hoch werden. Aber nach wie vor die Folge alkoholfreies Bier aus Polen ist wohl ziemlich eingeschlagen und auch das Feedback von Leuten, die schon gekauft haben und haben probiert, konnten unsere Meinung sehr, sehr stark nachvollziehen. Die sagen generell, was sie probiert haben, war das alles besser, was sie sonst so kennen. Mhm. Klar. da ist, also finde ich sehr positiv. Ich finde, es honoriert auch vielleicht auch die Aktion, die damals vielleicht auch Polen gemacht hat, da auch, sage ich mal, ein bisschen Geld für die Anführungszeichen Produktentwicklung freizugeben. Ja. Also scheinbar lohnt sich das. Die Frage ist, warum ist es in Deutschland vielleicht nicht so? Ne? Mhm. Ja, das ist irgendwie in Deutschland verfängt das nicht so richtig, obwohl natürlich auch hier eine Tendenz dazu ist, weniger Alkohol, weniger Zucker, alles weniger, aber das Alkoholfreie, ja, das ist auch nicht so richtig angekommen. Oder man vertraut einfach auf so ein paar deutsche alkoholfreie Biere, die aber eigentlich nicht taugen. Also Jever Fun, was es oft gibt, ist zu bitter. Mhm. Und dieses andere Kombacher Alkoholfreie 0,0 ist alles zu süß. Ja, oder schmeckt halt irgendwie nicht, hat nicht so ein Volumina, schmeckt halt irgendwie so wässrig. Mhm. Ja. Ja. Ja, entweder wässrig oder bitter oder süß. Das sind so die Möglichkeiten und das ist schade. Also da ist man in Polen viel, viel weiter. Also kann ich wirklich nur empfehlen, das alkoholfreie Bier aus Polen. Ja, kommen wir zum Gin und gleich zum Anschluss an die letzte Folge. Ja. Wir hatten Berliner Luft dabei. Ja. Berliner Luft ist ein Pfefferminzlikör, der von der Firma Schilkin kommt. Und Schilkin, das klingt schon so ein bisschen russisch. Und irgendwie haben die Verbindung nach Russland, weil sie im 19. Jahrhundert an den Zarenhof geliefert haben. Und das ist also eine Berliner Traditionsfirma, trotz des russischen Namens, in Ostberlin, in Kaulsdorf. Dort sind die bis heute, haben da auch ein Werk und man kann dort auch Werksverkauf Sachen kaufen. Ich weiß nicht, ob du da gekauft hast. Ich habe geschenkt bekommen. Du hast geschenkt bekommen, ja. Und dieser Schilkin in dieser Flasche, den gibt es auch noch, aber wenn du auf die Webseite schaust, haben die ein ganz neues Design. Die Flasche ist ein bisschen anders, ist ähnlich wie von der Berliner Luft, also ein Tick moderner die Flasche, aber das Interessante ist, sie haben die Beschriftung in Fraktur, also ganz altmodisch, also der gleiche Schilkin 3 Gin ist jetzt in Fraktur und hier ist so ein Bild drauf, wo man vielleicht an Großbritannien anknüpfen will, ein Reiter mit Hunden irgendwie bei der Treibjagd. Also das wirkt wirklich sehr britisch vom Etikett her. Und das neue Etikett zeigt den alten Fritz zu Pferde. Also man knüpft mehr an Berlin an und sie sagen auch, es ist das Bild verschwunden, weil das hier so durchläuft, sie sagen auch, vielleicht muss ich irgendwo draufklicken, dass sie jetzt, dass es eine Berliner Spezialität sei. Also sie kehren das mit dem Berlin stärker raus. Das heißt jetzt auch Berliner Dry Gin und hier also Schilkin Dry Gin. Ja. Und sie machen jetzt auch ein bisschen mehr Werbung mit nach altbewährter Rezeptur. Gut, klar. Genau. Und der wildwürzige Hauptstadt Gin. Hauptstadt Gin. Das steht genau. Auch drauf. Jetzt. Und hier steht es noch nicht drauf. Also hier ist es nur so ein bisschen, also ich hatte fast den Eindruck, also vom ganzen Design her, dass das hier so eine DDR-Flasche ist. Das kann gut sein, ja. Das ist damals. Naja, aber es ist nicht aus der DDR, weil unten der Link ist. Und ein Link. Nein, ich meine, dass sie jetzt quasi ein Redesign gemacht haben und das quasi aus der alten Charge noch ist. Interessant ist auch hier 37,5. Genau, und jetzt? Neu hat er 41,8. 0,8, genau, ja. Also auch nochmal verändert. Sie haben auch sogar das Produkt verändert, nicht nur das Design. Aber es ist eben, eigentlich ist das das Produkt. Es ist der Dry Gin von Schilkin. Aber wenn man auf die Seite guckt, die gibt's nicht mehr, das stimmt, ja. Ja, es ist jetzt der Berliner Dry Gin. Naja, es ist, glaube ich, schon dasselbe Produkt. Denn sie haben hier nach wie vor dieses gelbliche Etikett. Ja. Denn die anderen Produkte haben andere Farben. Und ich meine jetzt mal ganz ehrlich, der alte Fritz zu Pferde und hier der Reiter mit dem Pferd, das haben sie einfach berlinisiert. Ja. Da hat die Werbeabteilung gesagt, komm, mach doch das, nenn das doch nicht Schilkin 3 Gin, nenn das doch Berliner 3 Gin. Verkauft sich besser, kommt der alte Fritz noch drauf. Aber sonst ist das Design wirklich, wirklich analog. Also das ist, ich glaube schon, dass das dasselbe Produkt ist, aber angepasst an eine neue Zeit. Während das von der ganzen Aufmachung her, das wirkt altmodisch, obwohl man auf dem neuen jetzt die Frakturschrift hat. Genau. Ja? Da wird es quasi mit der Frakturschrift jetzt quasi altmodisch dargestellt, aber der Rest des Designs ist relativ modern. Modern, genau. Aber und hier ist es genau andersherum? Andersrum, ja. Naja, aber das mutet wirklich so ein bisschen ostalgisch an. Und das ist das Neue nicht. Das Neue überspringt die Ostalgie und geht halt ins 19. Jahrhundert mit der Frakturschrift oder in die Zeit von dem Zweiten Weltkrieg. Und das hier ist, glaube ich, wirklich ein bisschen sozialistisch. Mhm. Ja? So sieht es auch vom Etikett, also vom Gesamtetikett sieht es aus. Sozialistisch aus, ja. Oder es gibt tatsächlich verschiedene Editionen. Das kann natürlich auch sein. Hm? Bevor wir trinken, Warnung, wir trinken heute Alkohol. Bitte nur in kleinen Mengen genießen. Wir haben ein Spuckglas, genau. Wir haben ein Spuckglas, genau. Und werden, guck mal hier, ich habe extra den Jiggler, dass wir auch 2cl machen. Wie viel ist 2cl? Das Ding voll. Das Ding voll, also richtig randvoll. Genau. Und der Rest ist dann 4cl. Das war quasi heute auch ein bisschen in koordinierten Mengen das konsumieren können und haben auch ein Spuckglas, das war halt einfach. Wir müssen eigentlich nicht 2cl einschütten, wir könnten auf 4cl machen. Nee, wir könnten auch 1cl. Also ja, das stimmt. Wir schütten dann sowieso weg. Ja, das stimmt. Aber lass es mal vielleicht, wir gucken mal. Vielleicht beim Mix kann man ja schon auf 1cl runtergehen. Also jetzt immer von jedem 2cl, dann haben wir aber gut was getrunken. Mhm. Ja. Oh, weil riecht aber schon sehr, sehr fruchtig. Riecht sehr, sehr fruchtig, das stimmt. Das habe ich schon aus der Flasche, als ich die Flasche aufgemacht habe. Ingwer, ich rieche eindeutig Ingwer. Ja. Das stimmt, es riecht nach Ingwer. Und noch was Fruchtigen. Was ist das andere? Zitrus. Ja, egal, Zitrus, aber was für eine Zitrusfrucht? Ja, vielleicht Limette. Glaube ich nicht. Nee, das ist keine Limette. Es ist etwas dicker im Geruch her. Es ist etwas. Quitte? Quitte. Ja, Quitte, aber es ist keine Orange. Es ist weder Orange noch aber, also aber Ingwer. Es ist Quitte. Ingwer, ganz eindeutig. Quitte, ja. So, dann probieren. Also klar ist das Getränk. Probieren wir. Scharf durch das Ingwer. Scharf. Ja, ist auch 37, das ist noch der 37er. Ja. Also eigentlich nicht. Aber er wirkt sehr alkoholisch. Finde ich auch, ja. Alkohol ist ausgeprägt. Und die Quitte gar nicht mehr. Mhm. Also Ingwer eindeutig. Ingwer merkt man noch. Vielleicht am Anfang Quitte, aber. Doch, ist eine leichte. Aber verschwindet sehr schnell. Eine leichte Zitrusnote ist noch drin. Aber stimmt, verschwindet sehr schnell. Aber Ingwer ist sehr präsent. Ingwer ist sehr präsent. Also klar, Wacholder natürlich präsent, aber Ingwer ist sehr, sehr präsent. Hat eine gewisse Schärfe, nicht nur alkoholische Art, sondern vielleicht auch durch den Ingwer. Genau, ich glaube es auch, das ist so eine gewisse Ingwer-Schärfe. Das merkt man auch, steigt gleich direkt in die Nase. Kann man also auch in der Erkältungszeit trinken, um sich, also Ingwer ist ja ganz gut, das war der Spuckglas, ne? Ja. Ah, nee, das ist zu viel. Ja, ist zu viel. Das ist schade. Das ist die Hälfte. Schade. Aber ich finde geschmacklich gut. Geschmacklich gut, also ja. Ich war jetzt, ich hatte, als du ihn rausgeholt hast, ich hatte keine Erinnerung mehr, wie der schmeckt. Von der Flasche an, habe ich gesagt, oh, das ist so ein billig Kopfwätschen. Aber nö. Die Flasche sieht so billig aus. Ja. Wir kannst du die Flasche beschreiben? Wir machen ja auch ein Instagram-Foto. Es ist eine sehr, auch das wirkt sehr aus sich. Ja. Die Flasche an sich wirkt auch altmodisch. Ich sag gleich das was. Das stimmt. Oben auf dem Schraubverschluss, das ist ein Schraubverschluss, haben sie dann, obwohl hier ja bei dieser Ausgabe noch nicht so sehr der Berlin-Bezug da ist, haben sie oben so eine Art Wappen, in der Mitte ein großes S für Schilkin und drumherum zwei Berliner Bären, die das halten. Also da ist auch wieder der Berlin-Bezug. Da steht auch Original Schilkin Berlin. Aber ansonsten, hier auf der alten Flasche ist so diese typische so leichte Ostfarben, wo die Farben nicht ganz so kräftig sind, bis auf das Rot. Das, ich habe auch das Gefühl, dass das Innere vom Gelb her ein anderes ist als das Äußere. Das sieht so ein bisschen ausgeblichen aus. Mhm. Ich glaube, dadurch entsteht auch dieser ostalgische Effekt. Mhm. Ja, nee, es wirkt wirklich ostalgisch. Auch diese Schattenschrift. Sie haben genau. So eine dicke Designerschrift, drei Gin, und die hat so eine Schattierung. Mhm. Und das wirkt auch, das ist nicht zeitgemäß. Und auch die hinten, diese Cocktailrezepte, die sehen auch aus einem 70er-Jahre-Cocktailbuch. Ja, es wirkt alles so 70er-Jahre-mäßig. Ja. Vielleicht gar nicht mal so ostig, sondern 70er-Jahre-mäßig. Da ist nichts modern an diesem Outfit. Und das haben sie ja jetzt geändert. Das ist also wirklich diese Frakturschrift, obwohl das ja zurückverweist und Fraktur ja nun alles andere als modern ist, ist es dennoch, ist das Design einfach moderner. Auch da, ich meine, da ist eine andere, also das ist ja dann auch wieder Antiqua drunter, der wildwestige Hauptstadt-Gin, also das ist so eine Serifenschrift, aber die wirkt auch sehr modern. Mhm. Und dann steht ja auch nochmal Friedrich der Große nach einem Gemälde von Wilhelm Camphausen. Ja, da sind auch noch mal so Wacholder Früchte drauf, aber es wirkt insgesamt also wirklich designt und das wirkt nicht nach Design, das wirkt wie VEB 70er Jahre. Ja, ja, so sieht es aus. Ja. Ich meine, das hat auch was, das mögen ja viele und ja, interessant. Also wir werden gleich noch beim Flaschendesign noch andere Epochen erleben. Ja. Ja, sollen wir zum nächsten gehen? Ja, gerne. Jetzt haben wir eine große Flasche für die großen. Große Flasche, auch eine eher altmodische Flasche, eher auch so ein bisschen ostig, aber aus West-Berlin von der Abym GmbH in der Urbanstraße. Also da haben wir tatsächlich Neukölln, Kreuzberg, Neukölln, Kreuzköln eigentlich, genau dieser Übergangsbereich an der Urbanstraße, auch unweit von unserem Podcast-Studio. Rhizom Gin Berlin. Rhizom, was ist denn Rhizom? Da bist du der Schwamm. 42 Volumenprozent, Rhizom. Na, Rhizom ist eine Art von Wurzel. Und zwar gibt es Pflanzen, Holunder zum Beispiel, die wachsen eigentlich unterirdisch. Da verkettet sich ein riesiges Wurzelwerk und die Pflanze ist eigentlich da unterirdisch in diesem Rhizom. Das ist wie so eine Art Wurzel, aber nicht einfach eine Wurzel, sondern eine Wurzel, die sich so verkettet zu den verschiedenen Pflanzen. Die Pflanzen sind sozusagen ein Körper. Okay. Du hast zwar oben eine Pflanze, aber die ist nicht, lebt nicht alleine, sondern ist verknüpft mit anderen Pflanzen. Mhm. Kannst du es auch irgendwo durchschneiden aus Rhizom, dann wächst an der Stelle was Neues. Ich hatte das in meinem Innenhof und wollte das bekämpfen, indem ich da irgendwo was rausriss, aber das hat das Gegenteil bewirkt. An der Stelle ist dann eine neue Pflanze gekommen. Und das ist wirklich, also die Rhizome sind wirklich, da kommst du als Mensch nicht dagegen an. Und ich vermute, Wacholder bildet auch ein Rhizom. Habe ich jetzt nicht nachgeschlagen. Die Experten werden es wissen, ich vermute aber. Das soll also an den Wacholder dann erinnern. Also Holunder ist das typische Rhizom und den habe ich halt, den Holunder. Das wird dann irgendwann ein bisschen viel, weil es nicht gut bekämpfen kann. Du kannst es nur rausbekommen, wenn du das ganze Rhizom rausbekommst. Und das ist meistens schwer möglich, weil, naja, irgendwo bleibt dann irgendwie was. Also das ist sozusagen die Superwurzel, das Rhizom. Ja, das ist hier auch irgendwie nachgebildet. Hinten ist auch tatsächlich so ein Rhizom zu sehen. Allerdings ist das kein, das ist kein Ingwer, Wacholder, oder? Das ist Ingwer. Ja, Ingwer ist natürlich auch ein Rhizom. Ja, jetzt, wo du das sagst, danke für den Hinweis. Das ist vielleicht gar nicht in Erinnerung an den Wacholder. Da müsste ich nachgucken, das weiß ich nicht genau. Es ist das Ingwer-Rhizom, genau. Ja, klar. Ja. Ah, steht ja hier. Also, einmal das Etikett lesen. Ja. Das botanische Rhizom, wie unser Ingwer, da ist der Verweis auf den Ingwer, wächst unterirdisch und asymmetrisch in alle Richtungen. An Bruchstellen gedeihen frische Triebe zu neuen Verzweigungen. Da hätte ich mal dieses Etikett gelesen, bevor ich angefangen habe, da meine ein Halbwissen auszupacken. Ja. Naja, meine, vor allen Dingen auch da in meinem Innenhof, da für Ordnung zu sorgen, so. Das war keine gute Idee. Ich lasse es jetzt auch bleiben. Bin jetzt für Wildwuchs. Ich denke, mein Vermieter wird irgendwann meckern, aber im Moment bin ich für Wildwuchs. So, das philosophische Rhizom, jetzt kommt's, symbolisiert die Verbindungen zwischen Menschen und Wissen, Kulturen und Aktivitäten. Naja, was soll das denn? Menschen, Wissen, Kulturen, Aktivitäten sind, glaube ich, nicht vergleichbar. Frei und ohne Grenzen, gleich und ohne Hierarchien, vielfältig und ohne Zentrum. Gin aus Wacholder, Zitrone, Ingwer und mit weißem Basis hergestellt in der Lüneburger Heide. Ja. Genau, weißt du, woher ich ihn habe? Nee. Mein Getränkedealer hier um die Ecke, der World Famous Michael. Und das war zu der Zeit, wo Lockdown war und sie quasi noch ausliefern konnten. Und das ist scheinbar irgendein Verbund, die das irgendwie so, ja, so GbR-mäßig produzieren. Also es ist irgendwie aus hier nicht so mit hohen kommerziellen Absichern, sondern. So sieht es aus, ein bisschen wie selbst gemacht. Das genau. Etikett ist zwar sehr modern. Mit diesen beiden, das ist auch auf der Webseite, mit sozusagen dieser Art Sonnenfinsternis, die da dargestellt ist und darüber nochmal so ein Quadrat, aber das ist schlicht, es ist auf jeden Fall schlicht. Auch die Schriftart, ganz serifenlos, so eine längliche Designerschrift, also das ist schon schön, sehr zeitgemäß, sehr, also ne, so Berlin-mäßig, obwohl draufsteht, dass der Weizen aus den Lüneburger Heide kommt. Genau. Na gut. Auch nicht wundern, die Website ist nicht ganz zeitgemäß. Das Zertifikat ist seit 5. Juni 2020 abgelaufen. Das heißt, moderne Browser weigern sich auf die Homepage zu gehen. Ja, genau. Ich musste da sehr kämpfen, um da drauf zu kommen. Obwohl unten 2021 steht. Ja, mich wundert das Zertifikat auch. Ist alt. Naja, das Datum wird wahrscheinlich automatisch erneuert. Ja. Und das mit der automatischen Zertifikatserneuerung haben sie noch nicht ganz raus. Naja. Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich den da gekauft zu dem Zeitpunkt und dachte mir, ich probiere einfach mal, weil, wie gesagt, ein Berliner Produkt und unterstützt die lokale Wirtschaft. Hast du mir auch was eingeschenkt schon? Ja, gell? Ja, habe ich doch. Ah, super. Okay. Oh, Nase, sehr fruchtig, frisch. Sehr fruchtig, ja. Kaum, also riecht null alkoholisch, finde ich. Der riecht nicht wirklich alkoholisch, obwohl er 42%, das ist auch zum Mixen. Genau. Und wenn du auf die Seite guckst, das erste ist der Unterpunkt bei Home, dann Gastronomie. Ja. Also sie scheinen sehr stark auch auf die Gastronomie zu setzen. Ich habe ein bisschen leider dann doch auf Freihand aus der großen Flasche zu viel eingeschüttet. Ja, ja. Sieht nicht so viel aus hier in der Flasche. Weil es fast eine Literflasche ist halt. Ja. Aber riecht sehr gut, ich probiere mal. Mhm. Oh ja, auch der Geschmack. Mm, sehr lecker. Sehr lecker. Sehr mild. Zum Schluss kommt die Ingwerschärfe, aber ein bisschen auch Alkoholschärfe. Aber. Ja, aber das ist nicht so. Genau, nicht so pikant wie der 37,8%ige Dreinchen gerade. Aber weißt du, woran das liegt? Weil der Ingwer im Abgang mit dem Alkoholgeschmack kommt und dadurch kaschiert das ein bisschen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber sehr, wirklich sehr lecker. Mhm. Also gerade auch nachhaltig. Mhm. Ich habe einen Schluck genommen und die Ingwernote bleibt bestehen. Ja, und ich finde auch allgemein, der ist sehr mild. Also mild. Im Gaumen extrem mild, auch nach dem zweiten, dritten Schluck und im Abgang super mild. Also ich merke im Hals quasi kein Brennen, kein Kratzen. Man merkt am... Na, in der Zungenmitte, finde ich. Ja, ein bisschen. Kommt aber das Ingwerkratzen. In der Zungenmitte hat er so ein bisschen was Parfümiertes. Finde ich. Mhm. Aber nicht am Anfang. Aber sehr lecker. Aber sehr lecker, also wirklich auch geschmacklich vielfältig. Mhm. Also kann man sehr empfehlen. Also sehr gut. Also ich bin ganz begeistert. Also das... Ja, ich finde den auch. Hätte ich jetzt nicht gedacht, so von der Flasche her. Genau, hätte ich auch gedacht, dass es eher so im unteren Geschmackssegment ist. Ja. Aber der ist doch wirklich sehr, sehr geschmacksintensiv, sehr schön. Mhm. Ich finde die Kombination zwischen Ingwer und Zitrus super, sehr ausgeglichen. Mhm. Das eine nicht zu stark, das andere nicht zu schwach. Mhm. Ja. Sehr gut. Also finde ich sehr leckeres Produkt. Ja, sehr schön. Und auch irgendwie. Das ist auch sehr modern. Mhm. Also Design modern, Geschmack modern. Ich denke, das eignet sich ja gut. Ich meine, es ist ja auch 42% für Mixgetränke. Ja. Also können wir nachher mal mit nochmal versuchen mit Tonic. Mhm. Habe ich ja da, alles da. Aber lass uns erstmal beim puren Gin bleiben. Wir können ja zum Schluss dann nochmal ausgewählte nochmal mit Tonic probieren. Also aber den kann ich mir sehr gut mit Tonic vorstellen. Ich auch. Also das ist wirklich, also jetzt mal... Also sofort mein Favorit. Mhm. Und das hat was. Ja. Ja, wir bleiben weiter in Berlin. Wir bleiben weiter. Jetzt gehen wir nach Kreuzberg, also nicht weit weg von der Oberstraße. Oberstraße ist ja die Grenze von Kreuzberg und Neukölln. Also sogenanntes Kreuz Köln. Und jetzt kommen wir so in das alte Kreuzberg, Kreuzberg 61. Das heißt ja auch Kreuzberg 61. Mhm. Also man muss wissen, es gibt zwei Kreuzberger Kieze. Es gibt den Kiez SO 36. Südost 36. Ja, wo es Ostbezirk, so hießen die früher. Ja gut, das ist aber West-Berlin. Genau, also, ja. Das ist der ummauerte Bezirk, genau. Wo halt so die Alternativkultur immer zu Hause war. Ne? Also das ist Tonsteine, Scherben, Rauchhaus-Song, das Rauchhaus, Bethanien ist natürlich genau dort, wo es revolutionär ist. Da sollte ja eine Autobahn gebaut werden, deshalb hat man das so ein bisschen versucht zu entmieten, dann wurde die Autobahn nicht gebaut und dann waren halt eben günstig Wohnungen zu haben. Also das ist genau dieser. Und dann gibt es so ein bisschen das schickere Kreuzberg, Kreuzberg 61, also in der Nähe des Mehringdamms. Wo wir auch unser Studio haben, also auch sehr angesagt, was auch jetzt tatsächlich, wir sind immer die Ersten. Ja. Wir sind da und jetzt kommen da alle hin. Ja. Es hat sich so in letzter Zeit so verändert, ich weiß nicht, da dieses, wie heißt das, Vanille und Marille? Ja, ja. Dieser Eisladen. Ja. Da sind ja Schlangen. Ich weiß. Und alle mit Kinderwagen. Mhm. Also denkst du, im besten Prenzlauer Berg. Ja, ja. Um die Ecke rum Schlangen. Also unglaublich, einfach unglaublich, wie schick das jetzt geworden ist. Da ist die berühmte Bergmannstraße, wo immer neue Verkehrsexperimente Konzepte, gemacht ja. werden, neue Verkehrskonzepte, aber es wird immer verdummbaselt. Mhm. Also erst die Begegnungszone ist verdummbaselt worden, jetzt dieses Fahrrad. Die Fahrradwege, das ist viel zu schmal. Sie haben jetzt die Straße geteilt, es gibt nur noch eine Spur, Einbahnstraße für Autos und die andere Spur haben sie zum Fahrradweg gemacht, aber in zwei Richtungen. Dadurch sind beide Fahrradbahnen so schmal, dass bei dem riesen Fahrradaufkommen kannst dich überholen und so. Also und, alle und 10 km/h für Fahrradfahrer. Ja, ja. Wo sich kein Mensch dran hält. Du kannst dich da kein Mensch dran hält. Mehr darfst du, kannst du gar nicht, weil du da im Fahrradstau fährst wirklich. Und für die Fußgänger haben sie gar keinen Platz mehr, weil die auf dem Bürgersteig sein sollen. Da sind aber auch die ganzen Cafés und so, wo du gar nicht mehr vorbeikommst. Und die Autofahrer sind genervt, weil sie nicht mehr durchkommen. Und dann die Zulieferer können nirgendwo parken. Mhm. Und haben sie da noch so Lieferzonen gemacht, wo dann aber immer einer parkt. Mhm. Und also es ist wirklich schlimm. Und das Schlimmste ist an einer Stelle, ist dann so, dass der Fahrer natürlich die Fahrspur kreuzt. Ja, ja, genau. Na, warum auch immer. Na, also, das ist wirklich, also erscheint mir nicht gelungen zu sein. Warum kann man nicht einfach sagen, so, wir lassen sie mal das mit den Autos völlig weg. Wir machen einen breiten Fahrradweg in jede Richtung und dann haben wir auch für die Fußgänger noch genug Platz. Ja. Und dann kann man das so machen, wenn man die Bürgersteige wegmacht und alles auf einer Höhe, das haben sie ja nicht gemacht, für die Experimente haben sie die Bürgersteige immer gelassen, alles auf einer Höhe, dann ist die Straße auch richtig breit. Genau. Und dann kann man auch sagen, gut, morgens von 4 Uhr bis 10.30 Uhr oder von mir aus Lieferverkehr, da ist doch kein Mensch da, ja. Da ist auch keiner am Fahrrad unterwegs, da kann Lieferverkehr sein. Hm? Ja, das ist in jeder... Da kann man sich drauf einstellen und wer wirklich am Nachmittag liefern muss, so wie DHL, denn die können halt dann in den Stichstraßen stehen und müssen dann halt mal ein bisschen tragen. Ja. Aber so ein Paket ist ja noch nicht so schwer. Aber für die, die richtig anliefern müssen, die machen das dann eben in der Lieferzeit. Das geht doch überall. Du, es ist in jeder, also jeder Stadt außerhalb von Deutschland, die eine Fußgängerzone hat, so eine richtige Innenstadt, läuft das genauso. Ja. Nur Berlin muss es da jedes Mal neu erfinden, das Konzept. Also, Entschuldigung, wir sind abgeschweift hier. Aber das ist eben tatsächlich so, dass das schicke Kreuzberg, und da ist Kreuzberg 61 und da ist eben Mampes. Genau. Mampes ist diese Brennerei. Genau, ist eine Traditionsbrennerei, gibt es also schon seit. Berg. Ach, genau. Oh, das ist ja wirklich gibt's schon seit parallel. Das ist Berg ist parallel so. Ist 1831 gegründet worden, ist halt durch viele Hochs und Tiefs gegangen. Mittlerweile seit 1990 ist es quasi wieder als Marke auferlebt worden. Ja, zwischendurch ist einiges passiert, kann man auf der Wikipedia-Seite alles nachlesen. Mhm. Auf jeden Fall haben sie sich jetzt wieder gemausert und sind halt wieder als Uhrmark wieder da und sie haben verschiedene Qualitätsstufen und alles, was in Tongefäßen ist, was du gerade in der Hand hast, ist bei denen quasi die Upper Class, darum auch Kreuzberg 61, da wo die Leute mit Geld um sich schmeißen und können sich auch die teuren Getränke holen. Kreuzberg 61, Gin New Western Dry. Mehr Berlin im Gin geht nicht. In unserer Kreuzberger Manufaktur, das muss eine Manufaktur. Klar, natürlich. Aus einem regionalen weißen Feindestillat und Botanicals aus Berlin und Brandenburg. Wacholder trifft Johannisbeere, Gänseblümchen trifft Hagebutte, Heidelbeere trifft Pfefferminz. Na, wir sind gespannt. Mhm. 43,5% wird immer heftiger. Ja. Das ist die Nummer 7, den wir hier haben. Ja. Also rot, Nummer 7 draufgeschrieben. Und dann steht sogar eine Nummer. Die Flaschen sind also durchnummeriert. Ja. Das ist hier die Flasche LO 8019. Also dürfte entsprechend teuer sein. Sie haben so einen stilisierten Wacholder. Zweig drauf auf der Flasche. Das Papier wirkt so ein bisschen altertümlich. Und dann haben sie so in alter Schreibmaschinenschrift Kreuzberg 61 Gin da drauf gedruckt. Also es erinnert an eine Schreibmaschine. Und oben ist nochmal das Logo, ist so ein Elefant. Mhm. Und das mit der Schreibmaschinenschrift, ja, das wirkt wie gesagt wie so ein Kreuzberger Flugblatt. Genau. Also Westberliner Idylle, wo man so Flugblätter auf Schreibmaschine geschrieben hat. Genau, der Also der Elefant ist drauf wegen so. Berliner Zoo. Mhm. Und an jeder Flasche von der Marke hängt auch ein kleiner Elefant aus Kunststoff drauf. Aus Kunststoff, genau. Auch schick. Sieht auch so ein bisschen aus wie Elfenbein. Genau, die Flasche auch noch nie. Also die habe ich auch irgendwann mal gekauft. Und seitdem steht sie im Regal. Die ist auch original verschlossen. Ich habe sie gerade geöffnet. Riecht auch so, also dezent eigentlich. Ich muss mal hier mein restliches, ich muss mal ganz kurz zwischenspülen, warte. Mal zwischen. Dass wir hier so neutralisieren. Wir haben jetzt hier schon im Spuckglas mehr Gin als in den Flaschen ist. Ja, und das stimmt. Das ist ein bisschen schade, gell? Das ist zu schade. Danke. Der dürfte ja auch nicht ganz billig sein. Bei dem Design. Genau. Mal gucken, was der kostet. Hm, in der Nase sehr frisch. Oh ja, sehr, sehr, sehr frisch. Zitrus, sehr viele Zitrusnoten, also das Pfefferminz. Pfefferminz kommt auf jeden Fall durch. Ein bisschen Pfefferminz. Nee, komm, ich finde schon, also wenn die Nasenlänge dran ist, kommt der Pfefferminz durch. Doch, du hast recht, jetzt merke ich es auch. Aber der erste Eindruck ist tatsächlich die Zitrusnote in der Nase. So, jetzt nehmen wir mal. Sehr fein. Sehr fein. Oh ja. In der Tat. Jetzt merkt man auch nochmal. Die Pfefferminznote. Pfefferminz, die bleibt dann auch ganz lang hinten raus. Da kommt die erst so richtig. Wenn der Alkohol verblasst, bleibt das Pfefferminz über. Boah, aber sehr lecker. Bleibt die Pfefferminze über. Ja. Sehr rund, auch sehr mild. Vielschichtig. Sehr mild. Sehr mild. Obwohl es ja 43, noch was Prozent sind. 43,5. Ja. Also ich finde das vor allen Dingen klasse mit diesem nachhaltigen Pfefferminzgeschmack am Ende. Man hat wirklich, man merkt das erst so gar nicht. Ja. Also nicht, dass man denkt, es schmeckt nach Zahnpasta ganz und gar nicht. Schmeckt dann tatsächlich erstmal so ein bisschen zitrusartig. Johannisbeere, weiß ich nicht, schmecke ich nicht raus. Ich auch nicht. Aber lustig ist, was auf der Homepage schon steht, als New Western Gin eigentlich fast zu schade zu mixen. Aber wenn, dann ist unsere Empfehlung, Achtung, der Kreuzberg GT. Was ist, was wie ein knallroter Sportwagen aus den 70er klingt, ist ein sommerlicher Drink. Aber rot ist er tatsächlich. Auch, das stimmt, so eine leichte rote Farbe hat er, bringt er mit. Ja, finde ich schon, guck mal. Da, guck mal. Also es hat eine leichte, so eine, also nicht rote, aber so rosa Note hat er drin. Ja, leichte rosa, das stimmt. Ja, aber sehr leicht. Genau, wo war ich stehen geblieben? Genau, sommerlicher Drink. Aber rot ist er tatsächlich auch und das GT steht für Gin Tonic. 4 Eiswürfel ist ein Longdrinkglas. 4 cl Mampe Kreuzberg 61, 5 cl Johannisbeersaft und dazu ein, mit trockenem Gin Tonic auffüllen. Genau, sehr, sehr gerne mit einem Johannisbeerpüree oder einer frischen Minzweig dekorieren. Also ich finde, die Wacholdernote ist klar, also das Genius merkt man sofort. Dann im zweiten Eindruck, gerade wenn man es schon runtergeschluckt hat, die Pfefferminznote, die dann auch nachhaltig im Mund bleibt. Ein Tick Zitrus, aber also nicht Johannisbeer, nicht irgendwie noch jetzt eine besondere Fruchtnote. Ich auch nicht Hagebutte, würde ich auch nicht sagen. Also ist nicht. Aber sehr delikat. Obwohl im Anfang ist ein bisschen halt, doch, Hagebutte ist da. Ganz am Anfang bei mir. Mach mal ein bisschen unter die Zunge. Dezent. Ja, das stimmt. Aber es ist da. Und am Ende eben doch wirklich das Pfefferminz, was man am Anfang gar nicht merkt. Die Pfefferminznote, die man am Anfang nicht merkt, die kommt dann aber richtig massiv am Ende und bleibt im Mund. Also gar nicht, es bleibt gar nicht der Alkoholgeschmack so sehr im Mund, aber die Pfefferminznote. Das finde ich sehr gut. Es ist auch dadurch sehr erfrischend. Ja, das stimmt. Also richtig schön. Und dadurch, dass die Pfefferminznote so spät kommt, schmeckt es halt eben nicht wie Zahnpasta. Genau. Genau. Das war nämlich auch so meine Angst. Da hatte ich ein bisschen Angst. Ja, ich auch. Dass dann der Geschmack komplett übertüncht wird durch diese Pfefferminznote. Ja. Weder nicht, der Kompost. Also sehr gut. Also große Leistung. Also Mampe, bitte. Ich muss das loben. Genau. Was schätzt du? Halbe Liter, was kostet der? Keine Ahnung. Oder sag mal, Größenordnung, was glaubst du? €25 35. Boah. Ich war in einem Lokal im Wedding. Jetzt kommt's mir, weil du Mampe. Halb gibt's von denen natürlich ganz bekannt. Ja? Mampe halb ist ja das Flaggschiffgetränk von denen quasi. Ja. Ja, aber da habe ich das getrunken. Da wurde das als die Berliner Spezialität. Ja, ist so. Da war ich zu einer Geburtstagsfeier eingeladen. Sehr nett hier von einem zentralen Aktivisten einer befreundeten Partei. Wir wollen jetzt kurz vor der Wahl kleine Werbung machen. Und da war ich auch eingeladen. Deshalb habe ich das auch mit der Mampe. War wirklich, wenn das Einzige war, dass es ein Raucherlokal war, was zu verraucht war, obwohl es das Nebenzimmer war, wo eigentlich nicht geraucht werden sollte für die Feier. Aber das zieht halt überall durch. Deshalb konnte man auch die Geschmacksnoten nicht so richtig wahrnehmen. Aber da habe ich Mampe getrunken, ja. Das war der Klassiker, nicht den Gin. Aber das muss ich hier sehr loben. Also das ist wirklich, also 35 Euro finde ich jetzt ein Tick zu viel. Bei 25 hätte ich gesagt, jeden Cent wert. Mhm. 35, gut. Aber ja klar, ich meine, das ist natürlich auch was Besonderes. Die müssen natürlich auch ein bisschen Geld verdienen. Nee, muss man fördern. Ich würde dann nochmal 35 ausgeben. Und klar, mit diesem Elefanten. Und das ist schon schön. Das ist also, schon schön gemacht. Das ist auch was zum Verschenken. Ja. Auf jeden Fall. Und ist wirklich, wirklich was ausgefallen. Also vom Gin-Geschmack her, ich kann am Ende vielleicht nochmal grundsätzlich was zu Gin sagen, denn, oder kann ich auch jetzt schon sagen, so richtig erreicht mich dieser Hype nicht. Ich bin auch erstaunt, wie viel Gin du hast, also dass ich das so, also ich habe gestern wieder meine Riese Rums durchprobiert, auch einige Empfehlungen von dir. Und die sind so klasse. Ach, da braucht man, glaube ich, kaum noch was anderes. Also auch schon mal geschmacklich so vielschichtig. Aber jetzt muss ich sagen, hier, da sieht man, mit Können kann man auch aus Gin, weil mit Gin ist ja sowieso, da ist ja im Grunde, machst du aus dem Wacholder ja erst was durch deine Kreation. Genau, klar. Aber hier, diese Geschichte mit diesem, mit der Pfefferminznote, die erst so spät kommt, das finde ich, ist schon klasse. Aber es ist jetzt nicht wie Berliner Luft oder so. Genau. Es ist wirklich ganz dezent. Also ist eine tolle, tolle Sache. Also kann ich hundertprozentig empfehen. Ja, gucken wir mal weiter. Wir haben ja noch einen. Noch einen haben wir. Jetzt gehen wir nach Brandenburg. Genau. Jetzt wäre Berlin, jetzt gehen wir nach Brandenburg. Geht nicht so weit weg. Genau. Niederfino. Genau. Deshalb kennt man Niederfino. Naja, der älteste Deutsche im Betrieb, älteste in Deutschland betriebenes Schiffshebewerk. Sie haben ja jetzt Neues. Das geht jetzt Neues, genau. Nicht so lange im Betrieb. Genau. Aber insgesamt an der Stelle ist halt seit langer Zeit ein Schiffshebewerk. Also wirklich eindrucksvoll. Ich kann das auch jedem empfehlen, das zu besichtigen. Ich habe das mehrfach besichtigt. Das ist wirklich toll. Das ist ein tolles Industriedenkmal, gerade auch das alte. Das neue ist natürlich auch eindrucksvoll. Und man kann so die ganze Geschichte, weil da ja auch, da sind ja auch noch die alten, bevor man das erste Schiffshebewerk gebaut hat, hatte man natürlich Schleusen. Genau. Musste man natürlich ganz viele haben, weil das ein großer Höhenunterschied ist. Dann hat man irgendwann im 19. Jahrhundert gesagt, komm, das mit diesen Schleusen ist ja schön und gut, aber wenn man das ganze Schiff heben könnte, und da waren halt ambitionierte Ingenieure am Werk, und haben ein Schiffshebewerk gebaut. Gibt's nicht, Schiffshebewerk gibt's auch noch anders, also auch sehr schön. Henrichenburg bei Dortmund, Ruhrgebiet, ist auch sehr eindrucksvoll, kann man auch besichtigen, wenn man nicht nach Berlin kommt. Aber wenn man gerade hier ist, ist das wirklich da in Niederfino sehr, sehr interessant. Und man kennt natürlich das auch von Fino Ford, wo mehrfach der Chaos Communication Kongress stattgefunden hat. Also, und es ist wirklich nicht weit von Genau, Berlin. Das ist wirklich ein Katzensprung. Deshalb habe ich ja früher, als ich noch Neu-Berliner war, in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts, da war natürlich angesagt, immer mal so einen Ausflug zu machen am Wochenende. Und da bin ich zweimal gewandert am Schiffshebewerk oder ich glaube dann von da aus sogar nach Korin, Kloster Korin und so. Also bei schönem Wetter ist das wirklich toll. Also der Naherholungswert von Berlin ist wirklich hoch. Man ist da immer in der Natur und so. Und jetzt mit Fahrrädern und dann noch E-Bikes und so hat man natürlich da noch viel mehr Möglichkeiten. Also kann man sehr empfehlen. Auch der Punkt ist, das Schiffshebewerk ist auch ein großer Motorradtreffpunkt. Also auch die ganzen Motorradfahrer ist da unterwegs. Das ist ganz interessant. Aber Ortseingang ist was ganz anderes, viel, viel kleiner, hat noch mehr mit Prestige aufzuholen als das Schiffherwerk, gibt es eine kleine Brennerei. Ja. Und zwar heißt die Brennerei die Feinbrennerei und wird betrieben von einem Schwaben. Ach, sieh an. Sieh an. Eine Brennlizenz in Brandenburg zu bekommen, ist nicht ganz so trivial. Hat er einen bekommen und wollte halt brennen. In Deutschland. Und dementsprechend hatte er wegen vier Streuobstwiesen und so weiter, haben sie angefangen zu brennen mit Lizenzen, so wie es gehört. Ja. Und sagte halt, ja, ich möchte halt brennen. Und wenn dann richtig, Qualität ist mein höchster Anspruch. Und probiere halt so regional und lokal das Ganze zu bekommen, wie es geht. Und muss sich ein bisschen natürlich auch unterscheiden. Und zwar ganz schön ist erstmal in der Etikettierung, in dem Flaschendesign und vielleicht auch im Inhalt, das wird man gleich feststellen. Ja, weil Flaschendesign ist toll, aber ja, sag. Ich habe nämlich davon, es ist quasi jetzt der erste Gin, ich habe diverse andere Spirituosen von ihm, die hervorragend sind, also wirklich qualitativ der Burner. Und es ist sein erster Gin, es ist Ellen's Gin, das ist quasi, glaube ich, die Tante oder irgendwas, der Tante gewidmet. Und es ist ein Gin in seiner sozusagen reinsten Form. Das heißt, man möchte damit ganz klassischen Gin haben. Der klassische Gin-Noten wurden durch Orangen und Zitronenstöne ergänzt. Neben handverlesenen Wacholderbeeren, Koriandersamen und rosa Pfeffer fanden weitere Biokräuter ihren Weg in Ellen's Gin. Ein Gin zum Liebhaben. Genau. Preislich auch nicht günstig. Naja, die Flasche allein schon. Ja. Das ist der Wahnsinn, da kommen wir gleich noch drauf. Genau. Die kostet schon, die muss man anschließend aufbewahren. Ja, auf jeden Fall. Oder ihm zurückgeben, er gibt Flaschenpfand drauf. Ah, ja. Also 3 Euro Pfand ist auf der Flasche drauf. Ja, ja, das ist gerechtfertigt. Und, das ist doch der Wert der Flasche, würde ich sagen. Er freut sich, wenn du sie wieder zurückbringst, logischerweise. Ansonsten ist es natürlich eine schöne Dekoflasche, muss man auch wirklich ganz klar sagen. Ja, nicht nur Deko, das ist halt eine Apothekerflasche. Also richtige Apothekerflasche mit Glas. Stöpsel, der eben auch geschliffen ist. Ich hatte erst gedacht, weil er da noch so eine Klammer dran hatte. Er macht oben dann noch so eine Sicherheitsklammer, was wohl auch aus dem Apothekergewerbe kommt, drauf. Aber eigentlich ist das ja so, diese Apothekerflaschen werden ja so gemacht, das ist ja präzisionsgeschliffen, das ist ja geschliffenes Glas, sodass man einen Glasstöpsel in eine Glasflasche machen kann und das schließt dann dicht ab. Er hat hier nicht der Sache ganz vertraut, denn er hat hier, was ich bei meinen Apothekerflaschen, bei den echten, die ich zu Hause habe, noch nicht gesehen hat, ist dazwischen nochmal so ein Silikon-Ding. Ja. Also warum auch immer. Also das kann ich dir sagen. Ja? Er hat das Problem gehabt, dass teilweise, wenn die Flaschen gekippt gestanden waren durch den Transporter oder sonst irgendwas, es dann doch irgendwie durch, wenn es halt irgendwo transportiert wurde, sich dann doch ein Stück weit rausgelöst hatte, weil doch die Passung nicht ganz so. Und dann ist es halt dann angefangen rauszutropfen. Naja. Damit das nicht passiert, hat er quasi jetzt aber erst seit Neuestem, ich habe noch einen Hack. Das ist ein Hack. Hat dann nämlich das Glas nochmal in der Mitte eingeklebt. Genau, Achtung, ich zeige aber die Originale. Und dann den Silikonring rein. Ah, ja, so sehen Apothekerflaschen aus. Genau. Genau. Also das ist quasi erst seit mit der Charge ist das erste gekommen. Die anderen, oh Gott, der riecht, da musst du mal ganz kurz, das machst du kurz auf und denkst, was ist das denn? Mach mal auf und riech mal dran, du gehst kaputt. Ist das denn ein anderer? Das ist was anderes, das ist kein Gin. Das ist aber ein anderes Spirituosenerzeugnis. Dann können wir auch nochmal gleich. Ja, auf jeden Fall. Also riech noch mal dran. Oh. Der Mann versteht sein Handwerk. Ja. Oh, das riecht ja so. Der Mann versteht wirklich. Kommen wir dann gleich. Der ist auch super nett. Aber hier auch. Also wenn du es rausziehst, also das Bouquet ist total toll. Aber auf den Inhalt kommen wir gleich. Bleiben wir nochmal bei der Flasche. Also diese Apothekerflasche, richtig schick. Und eben oben nochmal so eine Klammer, so eine Sicherheitsklammer drauf. Und dann eben diese eine richtige Apothekerflasche, das auch entsprechend aufwendig ist. Und dann ein schönes weißes Rundum-Etikett. Nein, nicht ganz rundum. Ein bisschen ausgespart, aber fast rundum. Mit den ganzen Angaben, da ist auch nochmal eine Nummer drauf. Das ist die Flasche Nummer 250. Und unterschrieben hat der Brennmeister hier auch. Das Brenndatum steht drauf. Dann hier noch eine die Chargenummer. Also richtig aufwendig, denn vorne Ellen's Gin, Distilled London Dry Gin, dann die Webadresse. Was da alles noch dran, die vollständige, die Postadresse und so. Dann steht hier auch noch eine kurze Beschreibung auf dem Etikett, wollen wir nochmal gucken. Tante Ellens Lieblingsgin, neben handverlesenen Wacholderbeeren, Koriandersamen, da bin ich gespannt, und rosa Pfeffer, fanden weitere Bio-Kräuter ihren Weg in Ellens Gin. Ein Gin zum Liebhaben. Dann ist hier nochmal das Bio-Siegel drauf. Da steht auch drauf, dass das alles biologisch genau, ist. Genau, alles biologisch. Ist das auch jetzt ein Novum unter den Gins? Also ich. Und der stärkste jetzt unter allem, ja? Lies mal was ein. Warum ist das der stärkste? 45%. Oh ja. Der ist also jetzt richtig. Ja, wir steigern uns von 38 angefangen bis 45. Aber wie gesagt, es faltet gleich schon einen sehr interessanten Geruch aus der Flasche. Boah, und, das ist sehr intensiv. Oh ja. Ja, es riecht hier auch sehr intensiv. Orange, Zitrone rieße durch. Diesmal eben tatsächlich auch Orange. Also es ist Zitrus, aber es ist süßliche Zitrus. Aber auch so ein bisschen eher Mandarine, Clementine auch, würde ich sagen, kommt dadurch. Naja, ich probiere mal. Ja, so alkoholisch schmeckt der gar nicht. Null. Überhaupt also nicht. Ganz mild. Und zum Schluss kommt nochmal diese frische Zitrone raus. Merkst du das im Abgang? Ja, ja. Das übertüncht, in Anführungszeichen, auch den alkoholischen Abgang. Komplett ist er die weg. Die Zitrone kommt spät. Ja. Am Anfang hast du die süßlichen Orangen. Ja. Also es liegt ja vielleicht auch an der Zunge, die dann eben Zucker erstmal wahrnimmt. Und zum Schluss kommt erst ein bisschen das Alkoholische und Zitronige. Ja. Ja, also sehr schön, sehr fein. Also ich denke, auch sicherlich eine gute Grundlage zum Mischen, obwohl der eigentlich dafür zu schade ist. Eigentlich zu schade ist eigentlich auch ein Sipping-Gin zum einfach so trinken. Mhm. Preis hattest du, glaube ich, schon genannt. Mhm. Ne? Gleiche wie der Mampe. Naja, das, also bei der Mampe hätte ich ihn etwas günstiger geschätzt, aber der mit dem aufwendigen, mit der aufwendigen Flasche. Ja, plus die Unzellmanufaktur ist das halt. Also das ist wirklich, da würde ich fast sagen, ist 35 wieder, das, da hätte ich es erwartet. Ja. Nämlich da hätte ich es schätzen lassen, hätte ich 35 gesagt. Also ist die gleiche Range und ich finde, vom Prestige und vom Handwerk kriegst du hier das, das interessantere Produkt. Vielleicht geschmacklich, ist eine Sache, muss ich ja für sich selbst entscheiden. Ja. Aber hier ist auf jeden Fall mehr Handwerk drin und ist einfach, glaube ich, etwas exklusiver auch. Mhm. Ja, das macht einen sehr exklusiven Eindruck und ist auch wirklich top. Also das ist wirklich ein Top-Produkt. Aber da kann man wirklich sagen, das ist hier die neue Gin-Hauptstadt Deutschlands. Ja. Also und Niederfino beziehungsweise Berlin-Brandenburg. Denn eigentlich, wo kommt der Gin her? Was ist die Hauptstadt des Gins? Ich habe dich vorhin schon mal gefragt, du weißt es schon. Bremen. Bremen ist die Hauptstadt des Gins. Wir müssen dann auch nochmal Bremer Gin einkaufen. Das ist klar. Die Bremer haben ja ihr ganzes Vermögen gemacht, die Bremer Pfeffersäcke, dadurch, dass sie halt Alkohol vertickt haben, dass es überall Alkoholverbote gab. Und die hatten halt die Verbindung nach Frankreich und nach England, also sozusagen zu den Feinden und konnten dann das rüberschaffen, was andere nicht bekommen konnten. Und damit sind sie reich geworden. Das haben sie nach Skandinavien geschafft, wo Alkohol sowieso Gold ist. Gold ist, wo man da ganz andere Preise zahlt aus puritanischen Gründen. Mhm. Ja, das hat sich für die Bremer immer ausgezahlt, bis heute. Und das ist halt geblieben. Es gibt da ganz alte Gin-Traditionen. Also was da aus London kam, kam zuerst nach Bremen, auch nach Hamburg. Du hast ja Hamburger ganz viel, Produkte. Aber Bremen ist dann nochmal wohl, also wir werden sehen, wir werden da noch welche bestellen. Aber Berlin-Brandenburg steht durch nichts nach. Es wird ja immer so ein bisschen unterschätzt auch. Also, ja, die Schickeria in Berlin. Aber da gibt es auch Leute, die was können. Also auf jeden Fall. Niederfino. Oder auch Mampe kann auch was, muss man auf jeden Fall sagen. Es gibt natürlich bedeutend mehr Auswahl als Berliner Gin. Ich habe auch noch, müssen wir mal gucken, ich glaube, wir haben auch schon mal was getrunken nochmal am Berliner Gin, aber ich habe halt einfach so viel, dass ich auch gar nicht mehr keine Übersicht mehr habe. Ja. Wir haben ja vorhin gedacht, wir könnten nun mal durch die ganzen Bundesländer und du hast Gin aus dem Saarland, aus der Pfalz natürlich. Klar. Aus Thüringen. Hessen, aus Thüringen. Aus Baden-Württemberg. Aus Baden-Württemberg. Aus Bayern. Ganz viel. Da müssen wir dann nochmal die B-Länder. Mhm. Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Bremen. Mhm. Ja, müssen wir alle mal machen. Aber da fehlt uns noch der Bremer Gin. Hannover, du hast einen aus Hannover. Ja. Also es ist wirklich, wirklich toll. Also Gin wird jetzt praktisch überall hergestellt, was ja auch keine große Schwierigkeit ist. Für Gin braucht man Alkohol und dann muss man sich Gedanken machen, wie man den flavored. Wacholder und was anderes. Ja. Ja. Jetzt kommt noch eine Überraschung. Ich habe noch nichts gesagt. Überraschung. Trink mal aus, spül mal ein Glas aus. Ja. Jetzt kommen wir nochmal wirklich zu einem Danke. ich sag mir jetzt, ich verspreche jetzt nicht zu viel. Wir können jetzt nicht aufhören. Also wir haben vorhin überlegt, wie viel Gin wir eigentlich heute schaffen. Also ich habe, wie gesagt, wir haben 18 Mal umdisponiert, weil ich habe einfach zu viel. Wir haben gesagt, okay, naja, wenn wir aus dem Tarngebiet machen, dann musst du dann 8 testen. Das geht einfach nicht, oder? Ja, genau. Ja, wir hatten auch, was ich auch gedacht habe, was dann kein wirklich gutes Kriterium ist. Wir haben ja auch bunte Gins. Ja. Ich habe so den Regenbogen zusammengestellt. Das wären dann 6 Gins von Rot bis Violett. Mhm. Ja, ist auch eine gute Idee. Könnte man auch mal machen, weil man dann eben, wenn man ja nach so einem Kriterium geht, was zufällig ist, nämlich nach der Farbe, da kommen natürlich unterschiedliche aus unterschiedlichen Ländern und ganz unterschiedlich gemachte. Das wäre gut, um mal so die Gin-Vielfalt zu testen. Aber dann haben wir gesagt, so, wir müssen es ja eh einschränken. Dann haben wir gesagt, hier ist hier so 4, das wäre gut. Und dann sind wir auf die Berlin-Brandenburger gekommen. Ja. Und da hast du jetzt noch was. Genau. Einen 5. Und dann haben wir noch den anderen haben wir noch das andere Alkoholikum aus Niederfino. So. Was ist das denn? Du probierst und dann sagst du mir, wie du es findest. Ja, eher nach Rum als nach Gin aus. Ja, also farblich würde ich eher sagen, sieht's aus wie ein Rum. Da gebe ich davon ganz recht. Ich habe ihn auch noch nicht gekostet. Das riecht ein bisschen nach Chinin. Irgendwie riecht es nach Medikament. Es ist auf jeden Fall ein Gin. Aber es hat den Geruch nach Chinin. Ja. Oder Kampfer, da vielleicht ein bisschen Kampfer oder so. Oder noch Pfefferminz, mal sehen. Ja, Pfefferminzartig. Mhm. Da ist noch was anderes drin, neben Pfefferminz. Kardamom, genau, Kardamom. Kardamom ist drin und Pfefferminze. Ja, ist ein selbstgemachter. Selbstgemacht? First Batch quasi. Berlin-Brandenburg ist das. Ja, Berlin-Brandenburg, Berlin. Ja, Bohnsdorf, neue Mitte. Bohnsdorf, neue Mitte. First Flush quasi. Mhm. Mein erstes Experiment. Ja, wenn man ein bisschen runtergeschluckt hat, kommt der Kardamom-Geschmack durch. Genau, ich wollte unbedingt, ich hatte mal einen, auf der Barkonvent hatten wir einen, da war Kardamom mit dabei. Und ich finde es eigentlich ganz spannend. Wacholder, Kardamom ist, glaube ich, eine gute Kombination. Mhm. Aber da fehlt halt die Frische und ich wollte nicht Zitrusfrüchte reinnehmen. Dann dachte ich mir, was kann man reinnehmen, was dennoch frisch ist und vielleicht auch mal ein bisschen zu viel Alkohol kaschiert. Mhm. Also gemessen ist er mit 46%. Ja, ist alkoholisch, merkt man. Darum quasi die Pfefferminznote nochmal rein, um das Ganze etwas zu drücken. Aber sehr lecker. Also sehr gelungen. Also für meinen ersten Gin. Und die dunkle Farbe kommt da irgendwie Pfefferminz. Tee oder so? Pfefferminz ist es. Ah, Pfefferminz, ja. Die Pfefferminze, die quasi beim zweiten Brennvorgang kommt die mit so einem Edelstahlkörbchen rein. Und durch die Hitze, klar, kommt natürlich ätherischer Öl und kommt alles raus. Aber Problem ist halt, noch zu viele Stängel dabei gewesen. Und dadurch kommt halt dieser Brennvorgang? Hast du das destilliert? Mhm. Hast du das selber destilliert? Ich nicht, ich habe es destillieren lassen. Okay, ich wollte schon. Also, das ist soweit noch nicht. Ich habe das destillieren lassen. Und also, ich war dabei und habe damit meine quasi Note gegeben. Das professionell hat das ein Brennmeister gemacht und hat auch gesagt, was ich besser nicht tun soll. Aber das ist quasi dann das erste Versuche. Also sehr lecker. Vielleicht gibt es auch das nächste Mal einen Hackpigeon. Ja, nicht schlecht. Also, das ist schon mal ein guter Anfang. Muss ich sagen. Also wirklich interessant. Meine Güte, was es hier alles gibt. Aber der ist auch durch die hohle Prozentzahl. Ich wollte einen Gin machen, den man sippen kann. Also ich finde, den kann man sippen. Aber er soll eigentlich gemacht sein für einen Sommer-Gin mit Gin und Tonic. Mhm. Ja. Also ich will, kann man vielleicht. Meine Variante ist eigentlich, also beim Kopf existiert es eher so, dass du den quasi mit einem Tonic nimmst und machst dann die Zitrone oder die Limette einfach dazu. Mhm. Schmeißt da rein. Und ich wollte die nicht unbedingt im Geschmacksbauch mit dabei haben. Und das machen mir mittlerweile zu viele. Und ich finde, Kardamom ist halt so ein, auch so ein nicht vergessenes, aber es wird nicht so häufig benutzt. Ne? Und ich finde, es ist eine schöne Kombination. Ja. Das heißt, es ist Kardamom. Kardamom. Kardamom. Und der Kardamom, da gibt es ja Leute, die können den nicht schmecken. Ne? Mhm. Da gibt es ja Leute, für die schmeckt das nur wie Seife. Kann ich jetzt nicht unterstreichen. Darum wissen, dass wir kein Corona haben. Also ich habe kein Corona. Genau. Ah, riecht das gut. Ah, das wäre jetzt ein schwerer Schlag, wenn man sowas nicht mehr riechen kann. Ja. Oh, riecht das gut. Also der Geruch ist wirklich ganz ausgezeichnet. Ja, das ist mein erstes kleines Gin-Projekt gewesen. Und ja, nicht schlecht. Wollte auch mal mit den mitmischen. Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich da mal noch weitermache. Es war jetzt einfach nur ein Versuch, einfach nur aus Interesse, ob ich quasi so eine Komposition an Zutaten der richtigen Reihenfolge und so hinkriege. Das war jetzt einfach so für mich die Herausforderung, das selbst zu finden. Habe ich dafür ein Gespür? Oder bilde ich mir in meinem Kopf, ist es vielleicht was ganz anderes, was sich gar nicht beim Brennen umsetzen lässt? Mhm. Ich sag's mal so. Ja. Und ich finde es für den ersten Versuch ist es trinkbar. Ja, dann würde ich sagen, bevor wir zum Schluss kommen, solltest du aber jetzt doch noch, weil wir die Hörer angefixt haben, von dem Niederfinoer Brenner, wie heißt er noch gleich? Die Feinbrennerei. Die Feinbrennerei? Ja. Ich muss das mal weg. Solltest du doch noch mal den die Alternative? Die Alternative, die Nicht-Gin-Alternative. Ja, natürlich. Probieren, damit wir den Gesamteindruck von der Leistungsfähigkeit. Die Leistungsfähigkeit ist, ich habe eigentlich noch, da unten ist der andere. Also die Leistungsfähigkeit ist hoch, weil das wirklich toll war. Ich habe noch einen, aber ich weiß, wo nicht dann spontan steht. Such dir aus, wie du starten möchtest. Ich gucke mal, vielleicht finde ich durch Zufall auf die Schnelle noch die andere Flasche. Ich denke, man sollte mit der schwarzen Johannisbeere. Ah ja, guck mal hier, mein Freund. So, es geht doch weiter. Ich habe doch schon strategisch gut eingekauft bei ihm. Guck mal, du siehst auch, warum der schon so leer ist. Mhm. Auch ein hervorragendes Produkt. Also ich bin wirklich Fan von ihm, muss ich sagen, mittlerweile. Das Gute ist ja, wenn ich bei meinen Schwiegereltern bin, also bei Schwiegeroma, bin ich quasi um die Ecke und dann muss ich da vorbei. Ah, das ist ja richtig, die schwarze Johannisbeer. Riecht ja auch so intensiv nach Johannisbeer. Ja. Oh, ist das klasse. So, willst du mir auch was abgeben oder nur ein Schwein trinkt allein? Ja, ich mach dir selbst an, dann kannst du das selber. Ich weiß ja nicht, wie viel du willst. Also allein du machst die Flasche auf und du denkst schon, du sitzt eine drin, oder? Geschmacksexplosion. Und wirklich, das ist normaler, also Johannisbeer Schnaps oder ist das Geist? Das ist Schnapsdift, das ist 40%. Das ist Schnaps, ja. Also unheimlich geschmacksintensiv. Also genau, hier steht mal drauf, wo die Johannisbeeren herkommen. Mhm. Vom Biohof Rittler. In Stoffenried. Das. Viermal gebrannt. Und wie gesagt, die Feinbrennerei gibt es seit 2019. Also mal ganz kurz, das ist jetzt, was wir trinken, ist die Flasche Nummer 37. Die wurde am 5.12. gebrannt. Also ist wirklich was ganz Feines, ganz klar. Also ich finde, in der Nase ist es einfach eine brutale Geruchsexplosion. Dann nimmst du den ersten Schluck. Okay, er ist natürlich alkoholisch, 40%, das merkst du. Gerade bei einer Johannisbeere, die natürlich auch Steinobst, klar, und man weiß ein bisschen herber zum Schluss. Also der Alkohol ist auch präsent, definitiv. Aber der langanhaltende Geschmack im Mund und Gaumen hält einfach an. Wenn diese Alkoholwolke so ein bisschen verdunstet ist, hast du halt die pure Johannisbeere und du hast auch im Nachgeschmack immer noch Johannisbeere, immer noch. Bist du sicher, dass das, also mir schmeckt der so ein bisschen wie ein Obstgeist. Ich kann aber, ich gucke jetzt gerade mal auf der Homepage, aber ich glaube, es ist ein. Aber der Unterschied ist dir klar? Der Unterschied ist mir klar. Die Hörer das wissen, also wir können es vielleicht nochmal erklären. Ich gucke gerade mal, was er ist. Magst du das nochmal kurz erklären? Ich guck kurz. Unterschied zwischen Geist und Schnaps ist? Genau, ein Geist ist, wenn zugeführt wurde, also der Grundalkohol wurde hergestellt und dann wurde zugeführt. Genau, dann hast du Alkohol. Genau. Und dann, also Agraralkohol nennt man das, also so eine Art Neutralalkohol. Genau. Meistens aus Weizen oder so hergestellt wird. Und dann wird der mazeriert. Genau, mazeriert so. Werden die Früchte da rein mazeriert. Ja. Und dann dieses Gemisch nochmal destilliert. Ja. Das ist halt die, so bekommt man den Geist. Und der schmeckt natürlich dann sehr fruchtig. Ja. Während wenn man die Früchte direkt brennt, dann muss man natürlich erstmal sie vergären. Und das geht halt bei vielen Früchten nicht so einfach. Und dann geht natürlich im Destillationsprozess die Fruchtigkeit dann auch verloren. Und bei diesem sehr fruchtigen Alkoholansatz muss man dann ja nicht mehr viel vergären. Muss man nicht viel destillieren, weil das schon, dann bleibt halt der Fruchtgeschmack. Deshalb Himbeergeist oder auch Holundergeist oder eben auch Johannisbeer oder was auch immer man da nimmt, hat halt einen sehr, sehr fruchtigen Geschmack. Ja. Ne, während sonst, wenn du Früchte destillierst, bleibt oft nicht mehr viel vom Fruchtgeschmack. Ja, Er stand, es ist ein Edelbrand, sagt er wohl. Es ist kein Edelgeist, ein Brand, also ein Brand. Ja, dann ist klar. Aber dafür schmeckt er halt schon sehr, sehr fruchtig. Mhm. Ja, ich glaube, ja, er hat das möglicherweise gebrannt mit den Kernen. Ja. Die schmeckt man durch. Ich würde auch sagen, das also ist eine leichte Bitternote. Ja, das kommt durch die Kerne. Denke ich auch, ja. Da gibt es ja unterschiedliche, du erinnerst dich, wir waren bei der Palatinus-Brennerei, ja. Der uns ja gesagt hat, nee, er macht sich die Mühe. Und macht die Kerne alle aus. Die Kerne aus, natürlich bei so kleinen Kernen aufwendiger Arbeit. Ja. Das muss dann halt mit sieben arbeiten und so, weil es einfach besser schmeckt. Mhm. Naja, da fehlt die Bitternote, aber manche mögen das ja auch. Genau. Also, das hängt, also ich denke, es hängt halt davon ab, was du damit machst. Beim Purtrinken will man es vielleicht nicht. Während zum Mixen ist das vielleicht gerade gut. Ja, genau. So, jetzt nehme ich den die Süßkirsche auch nochmal. Ja. Also diese Klammern sind ja auch klasse hier. Also so eine Klammer auf der Apothekerflasche. Ah, hier hast du jetzt so. Nämlich das, was du mir gerade gezeigt hast. Ja. Du wolltest da nicht thematisieren. Da hast du mich betuppt. Da war nämlich auch ein Silikonring, der ist nur schwarz. Deshalb konnte man den nicht sehen. Ach so. Sehen. Ah, ja, stimmt. Aber ja, hier bei der Süßkirsche, da hast du wirklich das geschliffene Glas, so wie es sein muss. Also ohne, also es ist so, ist so ästhetisch so schön, weil das so reinrutscht, so richtig, als gehört er es da rein und dann ist das richtig fest zu. Ja, klar, die Klammer nochmal zum Schutz, also man merkt schon, so geht es nicht leicht auf, aber Schutz nochmal die Klammer. Aber klar, wenn du das natürlich dann nicht aufrecht lagerst, dann läuft das raus. Ich meine, die Apothekerflaschen sind dafür gemacht, dass sie aufrecht stehen und nicht, dass man sie irgendwie hin und her rollt. Jetzt bin ich gespannt. Süßkirsche. Ah. Ja. Ist nicht mehr viel da. Ich weiß, danke. Aber da, wenn du mal wieder zu den Schwiegereltern fährst, weißt du ja, dass es hier willige Abnehmer gibt. Ja. Also es ist auch, ich bin ja sonst nicht so der Kirschen-Fan, obwohl ich hin und wieder auch mal so ein Problem. Kirsch aus dem Elsass auch getrunken habe. Problem ist, den gibt es auch nicht mehr. Also die Süßkirsche war halt vorbei, gibt es halt nicht mehr. Ja, riecht so schön. Ja. Riecht so schön. Ist auch, glaube ich, noch eine der ersten Flaschen. Ist genau 2019, ist quasi toll. Flasche 124. Also sehr, ist wirklich sehr dezent. Man merkt auch wieder so eine leichte Bitternote, hat es wieder mit den Kernen. Ja. Denke ich. Was ja auch nicht so ganz unproblematisch ist. Aber gut. 40%, aber auch finde ich sehr mild. Mhm. Die Kirschkerne enthalten ja so Giftstoffe. Genau. Aber ja, aber schmeckt super. Finde ich auch. Also ein ganz tolles Produkt. Also super. Ganz toll. Und auch mit dieser fantastischen Apothekerflasche, die ja hier jetzt mal richtig original ist. Mhm. Ohne den Silikonring, was aber ein guter Hack ist, sicherlich. Also ich bin begeistert. Das ist eine tolle Entdeckung. Jetzt machen wir mal ein Likör. Zum Schluss ein Likörchen. Gut, dass ich ich muss dann nochmal nach Hause kommen. Mein Wohnsdorf ist jetzt nicht die alte Mitte. Ich bin noch nicht umgezogen. Ja. Aber ich bin kurz davor. Also hier ist Flasche 22, 17,5%, Jahrgang 2019 der Früchte. Oh, jetzt Original. Nicht mehr braun, sondern eine durchsichtige Apothekerflasche. Genau, stimmt. Ach, stimmt. Was man eigentlich nicht macht, weil man ja den Licht man will ja nicht, dass das mit dem Licht in Berührung kommt. Das hat die dunklen Flaschen. Der lohnt sich auch. Was ist also, das denn? Was ist rote Johannisbeere? Rote Johannisbeere. Und was der sich hervorragend eignet, darf man eigentlich gar nicht so laut sagen, das ist Geheimtipp. Mhm. Also riecht es nicht so intensiv wie der andere, ist ja Likör, klar. Das ist ein Likör, das ist ein Likörchen. Wie viel Prozent? 17,5. Oh ja. 0,8, Entschuldigung. Was man mal sehr gut machen kann, ist eher pur trinken als Dessert, ist super. Was ich auch sehr empfehlen kann, ist ein Sekt, ein Prosecco, also ein Sekko zu nehmen. Also ein bisschen das dazu, Kier. Genau, und dann das, zu machen. Ja, klar. Und das dazu. Rote Johannisbeere, das ist Kier. Rote Cassis ist Kier. Aber ja, kann man ganz toll zum Kier. Ah, du hast jetzt nicht mehr viel davon, ne? Ja, das wäre das vielleicht noch eine Möglichkeit für unseren nächsten übernächsten Podcast. Wir haben einen neuen Genusspaket, kann ich ja schon mal verraten. Der BASF sind unter dem Motto, also Dolce Vita. Ja. Also ein Paket, also sie nennen das Paket dann am Ende Bella Italia. Mhm. Aber das Motto ist Dolce Vita. Und da ist ein, wie das ja sein muss, Italien geht nicht ohne, haben sie halt so einen Prosecco dabei. Und ein Rosato, genau genommen. Ist keine, ist tatsächlich Spumante, aber aus Roséwein. Und den Spumante könnte man vielleicht nochmal verbessern mit sowas. Mit sowas, ja. Hm. Aber sehr lecker. Wirklich gut. Also ganz intensiver Geschmack. Ja, der kann schon was. Also handwerklich was. Wirklich super. Ja, muss man sagen. Was ich jedem empfehlen kann, mal kurz doch vielleicht mal für ihn noch ein bisschen Werbung zu machen, weil es wirklich ein kleiner ist. Er hat ein Genusspaket, mhm. Man kann drüber sprechen. Mhm. Es gibt nämlich von ihm ein Genusspaket, das kommt jeden Monat. Das sind drei Flaschen a 100 Milliliter. Mhm. Und dann kommt halt verschiedene Brände einmal im Monat vorbei. 100 Milliliter Flaschen sind auch okay. Flaschen fand es immer 2 Euro auf die Flaschen, zwar auch ganz kleine, schöne Flaschen, Apothekerflaschen. In so einer Holzbox drin. Ja, muss ich, glaube ich, bestellen. Das lohnt sich bei ihm auch auf jeden Fall auch. Das ist toll, einfach mal da mal reinzugucken, was er halt sonst noch so kann. Also die Feinbrennerei. Genau, haben auch einen Online-Shop, dauert alles handverpackt, dauert so 3 bis 5 Tage, also ist nicht hier klicken und morgen gleich da. Muss ihm ein paar Tage Zeit geben, aber es kommt alles gut an und wie gesagt, die Müllers, die das betreiben, sind wirklich auch extrem nette Leute. Ja. Ja, schön. Aber die kleinen Flaschen sind mit Korken. Genau. Hier wie meine Sample-Flasche auch quasi. Ja. Wo hier der Pepe Victoria? Gut, da kann man die Größe nicht genau sehen, ob das eine. Ja, schön. Also werde ich mal gucken, was ich da bestellen kann. Aber das ist sowas, was man haben will. Naja, ich meine, wenn du dann guckst, bei mir zu Hause stehen ja nicht ganz so viele Alkoholitäten wie bei dir. Aber ich habe gestern mal so gedacht, Mensch, da steht ja noch so, stehen ja noch diese Riese Rums und war dann auch ganz begeistert. Also muss dann mal wieder gucken, was man so hat. Mhm. Ja, und dann winziger Schluck, soll ja dann nicht so viel sein, aber ist dann schon sehr schön. Es war auch heute für mich auch wieder interessant, als man halt die ganzen Gins hier rausgezogen hatte, dass ich noch wieder Sachen gesehen habe. Was du hast. Das ist genau, was ich eigentlich noch alles so habe. Ja. Ich habe extra nicht gezählt, wie viel rausgeholt haben, weil ich weiß, dass noch mindestens doppelt so viel. Ich habe ein Foto gemacht, kann ich auf dem Foto dann durchzählen, aber es war ganz viel. Aber wir haben ja jetzt auch, wenn du denkst, wir hatten. Oh, irgendwas hast du gemacht? Angefasst. Sollte man nie tun. Also. Das, was wir jetzt am Ende stehen haben, ist ganz viel. Jetzt wollten wir auch noch mit Tonic probieren, aber ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Ja, was gibt denn das? Ja. Ja. Aber wirklich interessante Produkte. Also man kann schon viel daraus machen. Also gerade bei Gin gibt es doch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Nach wie vor Boom-Thema. Es werden immer jedes Jahr mehr, weil es die Bar-Convent und ich glaube auch, dass wir bestimmt wieder 20 neue Gin-Hersteller sehen werden. Ja. Wir sind ja dabei bei dem Bar-Konvent und da bin ich auch sehr gespannt, was uns diesmal erwartet. Es ist ja diesmal dann erstmalig in der Messe, wo auch viel mehr Platz ist und mehr Auslauf. Das ist dann auch Corona-freundlicher, denn das war schon sehr eng. Also Corona-Bedingungen hätte man dann in der Station nicht aufrechterhalten können. Nee. Es gab ja ein bisschen Kritik, dass sie gesagt haben, dann in der Messe ist es nicht mehr so persönlich, aber ich denke, das könnte jetzt doch gelingen. Ja, vor allem auch jetzt auch mit diesen Zonen, wo man sich auch mal unterhalten kann. Das war ja vorher ein ruhiges Gespräch zu führen. Ja, nicht möglich. War nicht möglich, ja. Ja, doch draußen vielleicht. Draußen, ja, aber es ist ja dann immer schon Oktober. Genau. Dann ist auch schon kalt. Also wir hatten ja eine Veranstaltung, ein Bar-Konvent, wo wir da ja auch nochmal bei dem Neuy Prat die Austern gegessen haben. Das war ja nun wirklich, da war ja tollstes Wetter, da wollte man draußen sein. Aber das letzte zum Beispiel, da war es dann so, dass man doch nie mehr drinnen saß. Ja. Gut. Ja. Ich denke, wir kommen zum Ende, oder? Wir kommen zum Ende, zumal jetzt hier auch irgendwelche Störungen auftreten, müssen wir sowieso. Ja, war sehr schön, sehr interessant, sehr vielfältig und ich habe so viel entdeckt, Ina, hier, auch dank deiner Expertise hier in Berlin und Brandenburg. Also gerade diese Brennerei aus Niederfino, die hat es mir doch jetzt sehr angetan. Mhm. Und die anderen, da kann man ja mal schnell vorbeigehen. Also genau. Norbertstraße, wenn ich im Fun und Rom bin, kann man da mal einen Schlenker machen. Ja. Und Mampe, oh, das wird auch, kann man auch so aufsuchen. Kann man auf jeden Fall tun, ja. Ja, gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank auch für die Zuhörer. Kommentare sind sehr gern gesehen. Ja. Also wir freuen uns immer, aber es geht natürlich auch über Twitter und über alle möglichen anderen Kanäle. Dann kriegen wir Feedback und würden das dann auch aufnehmen. Genau. Ja. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.